Wir bitten dich, diese Worte zu segnen. On this Easter morning, an diesem Ostermorgen, in the year 2005, im Jahr 2005, in Jesus' name, in Jesu Namen, Amen, Amen. Let's read from Luke's Gospel, chapter 24. Lesen wir aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, starting with verse 1. Beginnend beim Vers 1. But on the first day of the week, at early dawn, they came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. An dem ersten Wochentag aber, ganz in der Früh, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. And they found the stone rolled away from the tomb. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. But when they entered, they did not find the body of the Lord Jesus. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. No Pentecostals here this morning. Gibt's keine Pfingstler hier heute Let's morgen? Read that again. Lesen wir das noch mal. They did not find the body of the Lord Jesus. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Preist den Herrn. Okay, we have some Baptists here also. Very good. Okay, verse 4. Vers 4. And it happened that while they were perplexed about this, behold, two men suddenly stood near them in dazzling apparel. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. And as the women were terrified and bowed their faces to the ground, als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, the men said to them, sprachen diese Männer zu ihnen, why do you seek the living one among the dead? Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? I did a funeral once. Wir hatten einmal ein Begräbnis. Well, I went to a funeral. Da bin ich zu einem Begräbnis gegangen. And someone in our church had died about 8 years ago. Vor circa 8 Jahren war das. Jemand starb in unserer Gemeinde. And he was new. Es war ein Neuer. And so I went to the funeral. Also ging ich zu dem Begräbnis. He was a believer. Er war gläubig. And as we stood there watching, und wie wir da so dort standen und beobachteten, at the grave, this very religious funeral, also beim Grab direkt, das war ein sehr religiöses Begräbnisfest, and the mother was shaking, und die Mutter zitterte, terribly, ganz schlimm, as her son's coffin was lowered into the ground, wie da der Sarg ihres Sohnes hinuntergelassen wurde. And I was watching this intently. Und ich habe dem sehr genau zugeschaut. I was standing by her, I would watch her. Ich bin neben ihr gestanden, habe sie beobachtet. I was one person away from her. Stand da nur ganz knapp neben She's ihr. Trembling. Sie zitterte. There's a religious ceremony. Es ist eine religiöse Zeremonie There's gewesen. No hope. Gab keine Hoffnung. Everybody is crying and gloomy. Jeder schreit da und weint. And then it ends. Und dann ist es zu Ende. People walk away. Die Leute gehen fort. And Eva Maria Admiral was standing next to the mother. Und die Eva Maria Admiral stand neben dieser Mutter. And she said to her, und sagte zu ihr, do you want Pastor Rob to say something? Möchtest du, dass der Pastor Rob etwas sagen soll? And she said yes. Und sie hat gesagt ja. So Eva Maria said, can you all come back please? Dann hat die Eva Maria gesagt, könnt ihr bitte alle noch zurückkommen? As the religious procession kept leaving, als die religiöse Gruppe sich da entfernte. All the people came back. Also da kamen alle die Leute zurück. And I grabbed Gerald Schmidt by the hand. Ich habe dann den Gerald bei der Hand genommen. And we jumped up on top of the dirt. Wir sind dann da hinauf auf diesen Erdhügel gestiegen. And with the authority of heaven, und durch die Autorität des Himmels, I said these words, sprach ich folgende Worte. Why do you seek the living among the dead? Warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? And there was a hush. Und es war still. I said, Gunther is not here. Und ich habe gesagt, Gunther ist nicht da. He is in heaven with his Lord. Er ist im Himmel bei seinem Herrn. This is what we're talking about. Und davon ist heute die Rede. Why do we seek the living among the dead? Warum suchen wir den Lebendigen unter den Toten? And oftentimes we do the same thing. Und sehr oft machen wir dasselbe. Let's continue. Verse 6. He is not here. Vers 6. Er ist nicht hier, but he is risen, sondern ist auferweckt worden. Amazing words. Ganz erstaunliche Worte. Why do you seek the living among the dead? Was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? He is not here. Er ist nicht hier. he's risen. Sondern ist auferweckt worden. I wonder how those words fell on their ears. Ich frage mich, wie diese Worte in deren Ohren geklungen haben. Verse 6 again. Nochmals, Vers 6. He is not here, but he is risen. Er ist nicht hier, sondern ist auferweckt worden. Remember how he spoke to you while he was still in Galilee. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Saying that the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified. Indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden. And the third day will rise again. Und am dritten Tag auferstehen. And they remembered his words. Und sie gedachten an seine Worte. And returned from the tomb and reported all these things to the 11 and to all the rest. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den 11 und den übrigen allen. Now they were Mary Magdalene. Es war aber die Maria Magdalena. And Joanna. Und Johanna, and Mary, the mother of James, und Maria, des Jakobus Mutter, and also other women were with them. Und die übrigen mit ihnen. Were telling these things to the apostles. Sie sagten dies zu den Aposteln. And these words appeared to them. Und diese Reden schienen ihnen as an amazing reality. Ganz wie eine erstaunliche Realität. And they all said, "Praise the Lord, he is risen finally." Und die haben alle gesagt, preis den Herrn, er ist endlich auferweckt worden. No, it doesn't say that. Nein, so heißt es eben hier nicht. It says the opposite. Das Gegenteil steht hier. And these words appeared to them as Leidos. Und diese Reden schienen ihnen wie Geschwätz. Leidos. I guess they get the German word leer from that. Leidos. Leidos. Nonsense. Also Geschwätz. A fairy tale. Ein Märchen. We went to the tomb and guess who was there? Wir gingen zum Grab und stell dich einmal vor, wer dort stand. Santa Claus was there. Der Nikolaus ist dort gestanden. He was on his sled with all of his reindeer. Mit seinem ganzen Schlitten war er dort und seinen Rentieren. It was unbelievable, Peter. Es war unglaublich, Petrus. Yeah, right. Okay. Ja, ja. What have you guys been drinking? Was habt ihr denn getrunken, Jungs? I'm telling you, Santa Claus was there with his red costume. Na, ich sag dir, der Nikolaus war dort mit seinem roten Gewand. Yeah, okay. Okay. Okay. Why don't you girls knock it off? Just stop. Also, wenn ihr das schon nicht aufhört, dann with all this foolishness. Hört mit all diesen Dummheiten auf. And this is how it sounded to them. Und so hat es für sie geklungen. Like a fairy tale. Wie ein Märchen. Peter, Peter. Petrus, Petrus. We were just at the tomb. Wir waren gerade beim Grab. There was no one there. Es gab da niemand. And suddenly there were two men. Und plötzlich haben wir zwei Männer gesehen. And they said, "Why are you looking for the living among the dead?" Und die haben gesagt, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? He's risen. Er ist auferweckt worden. Peter, he's risen. Er ist auferweckt worden, Petrus. Yeah, right. Ja, genau. Hey, stop with the foolishness. Hört auf mit dieser Dummheit. I'm having a bad day. Ich habe einen schlimmen Tag I had gehabt. A bad weekend. Ich habe ein ganz schlimmes Wochenende erlebt. Whole bad week, everything on top of it. Also die ganze Woche und dann zuletzt das. Can you girls just quiet down and stop? Könnt ihr Frauen bitte damit aufhören? It was nonsense to them. Das war für sie einfach Geschwätz. Unsinn. And they would not believe them. Und sie glaubten ihnen nicht. But Peter arose and ran to the tomb. Petrus aber stand auf und lief zur Gruft. Stooping and looking in. Und als er sich hineinbeugt, he saw the linen wrappings only. Sieht er nur die leinenen Tücher. And he went away to his home. Und er ging nach Hause. Marveling at that which had happened. Und wunderte sich über das, was geschehen war. He was wondering. Er wunderte sich. What in the world happened? Was ist da geschehen? He looks inside. Er blickt hinein. Where Christ was laying. Wo Christus lag. The body is not gone. Der Leib ist nicht weg. Like stolen with the wrappings. Nämlich so, dass der ganze Leib mitsamt den Tüchern weg wäre. But all the wrappings are there. Sondern die ganzen Grabtücher liegen noch dort. And the cloth that was on his face is folded. Und das Tuch, das auf seinem Gesicht lag, das war zusammengefaltet. And scholars believe that it was like a cocoon. Und die Schriftgelehrten glauben, dass das wie ein Kokon war. Like he just stepped right out of it. So dass er quasi dem entstieg. And he leaves wondering. Und er verlässt diesen Ort und wundert sich. Where are you going? Wohin gehst du? I'm going home. Ich gehe nach Hause. Just going home. einfach nach Hause gehen. John chapter 20 verse 9, it says this. In Johannes 20 Vers 9 heißt es. It says they did not yet understand the scripture. Da heißt es, sie verstanden die Schrift noch nicht. That he must be risen. Dass er auferweckt werden on musste. On the third day. Am dritten Tag. And the word understand is the word oida. Und dieses Wort verstehen bedeutet im Griechischen oida. It means they didn't process it. Das heißt, sie haben das nicht durchgedacht. They had not processed the scripture that says he must rise on the third day. Also die haben die Schrift nicht durchgedacht, so weit, dass sie erkannt haben, dass er am dritten Tag auferstehen sollte. How many verses in the Bible do we not really process? Wie viele Verse in der Bibel werden uns nicht wirklich klar und wir denken sie nicht durch? When we get to heaven, we're going to be shocked. Wenn wir in den Himmel gelangen werden, werden wir schockiert sein. And thank God we don't have a physical body. Und dank sei Gott, dass wir keinen physischen Leib haben. Werden, because we'd have a heart attack. Sonst hätten wir einen Herzinfarkt. When we never processed the verses. Weil wir diese Verse niemals durchdachten. We never processed these realities. Wir denken diese Realitäten niemals bis zu Ende. Look, you guys. Schaut her, Jungs. I'm going to Jerusalem. Ich gehe nach Jerusalem. I'm going to be handed over to the chief priests. Ich werde den Hohepriester übergeben werden. They're going to deliver me for crucifixion. Und die werden mich zur Kreuzigung ausliefern. Do you understand? Versteht ihr das? But then on the third day I'm going to rise from the dead. Aber dann am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Understand? Versteht ihr? Yeah. Yeah, we understand. Yeah, wir verstehen das. Sure you guys do. Sure. Ja, sicherlich sure. Versteht ihr they das. Were not processing it. Nein, sie haben das nicht durchgedacht. They had other thoughts. Sie hatten andere Gedanken. They had thoughts of glory. Sie hatten diese Gedanken der Herrlichkeit. That he was coming in to destroy the Roman Empire. Dass er da kommen würde und das Römische Reich zerstören würde. And Lord, may I sit at your right hand and James at your left hand. Herr, darf ich zu deiner rechten sitzen und der Jakobus zu deiner linken? When we come into Jerusalem in the next few days. Wenn wir da nach Jerusalem einziehen werden in den kommenden Tagen. And you set up your kingdom. Und wenn du dein Königreich aufrichten wow. willst. I told you, we'd ja. made the right decision. Ich hab's dir doch gesagt, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Mom will be proud of us. Die Mama wird sich freuen über uns. Finally, wird stolz and sein. Dad. Und dann Dad will be proud. Der Papa wird auch stolz sein and auf the uns. Lord said, I'm going to be crucified. Und der Herr sagt, ich werde gekreuzigt yeah, werden. Yeah, yeah, yeah. Glory. Ja, der power. Ruhm. I'm going to be crucified. Ich werde gekreuzigt werden. Yeah, yeah, yeah, yeah. And thrones and riches. Und die Throne und die Reichtümer. I'm going to be crucified. Ich werde gekreuzigt werden. Yeah, yeah, yeah. And the Roman Empire is gone and we are reigning. Und das Römische Reich, es wird weg sein und wir werden herrschen. You're not processing what I'm saying. Ihr kapiert nicht, was ich da sage. I'm going to be crucified. Ich werde gekreuzigt werden. But I'm going to rise on the third day. Aber ich werde am dritten Tag wieder auferstehen. It's amazing how much we really don't process. Das ist schon erstaunlich, wie wenig wir eigentlich durchdenken. Genesis 17:3. In 1. Mose 17:3. God appears to Abraham. Da erscheint Gott dem Abraham. And says, I am God Almighty. Und sagt zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. I am El Shaddai. Ich bin El Shaddai. Nice to meet you. Schön dich kennenzulernen. Did you hear me? Hast du mich gehört? Yeah, you're El Shaddai. Ja, du bist El Shaddai. Did you process that? Nun, hast du das durchgedacht? I process everything, Lord. Ja, ich habe alles durchgedacht, okay. Ja. I am El Shaddai. Ich bin El Shaddai. I am God Almighty. Ich bin der allmächtige Gott. I heard you the first time, Lord. Ich habe schon beim ersten Mal verstanden, Herr. Okay. Abraham, you are going to have a son. Nun, Abraham, du wirst einen Sohn haben. Outside of Ishmael. Neben dem Ismael. And you're going to have a son with Sarah. Und du wirst einen Sohn haben mit der Sarah. You know what it says? Wisst ihr, was dann steht? And Abraham laughed. Der Abraham hat gelacht. That's a good one, Lord. Der ist wirklich gut, Herr. Man, that's der ist, a good one. Der ist wirklich gut, Herr. Der ist gut. With Sarah? Mit der Sarah? You didn't process what I said, did you? Du hast es nicht durchgedacht, was ich dir jetzt gesagt the habe. The next chapter, wahr? The Lord comes back and visits Abraham. Im darauffolgenden Kapitel kommt der Herr wiederum und besucht den Abraham. And is speaking to Abraham again about this child. Und da ist wiederum die Rede von diesem Kind. And Sarah is listening like any good wife. Und die Sarah hört zu, so wie jede gute Ehefrau. She's behind the curtain. Hinter dem Vorhang. Sarah, what are you doing? Sarah, was machst du? I'm cooking. Ich koche. Okay. Okay. I'm doing some wash. Ich mache die Abwasch. Okay, good wife. Okay, gute Ehefrau. And she's listening. Und sie hört zu. And the angel and the Lord says with the two angels. Und der Herr mit den zwei Engeln sagt Folgendes. You're going to have a child through Sarah. Du wirst ein Kind haben mit der Sarah. And Sarah begins to laugh. Und die Sarah fängt zum Lachen an. Boy, oh boy. Will I have pleasure in my old age? Soll ich noch in meinen alten Tagen solchen Vergnügen erleben? And the Lord said, why are you laughing? Und der Herr sagt, warum lachst du? I'm not laughing. Ich lache nicht. You were laughing. Du hast gelacht. I was not. Ich habe nicht gelacht. You were. Du hast es. No, I wasn't laughing. Nein, ich habe nicht gelacht. She was laughing her head off. Die hat riesig gelacht. Why? They did not process what the Lord had said. Warum? Nun, weil sie nicht durchdachten, was der Herr sagte. I am God Almighty. Ich bin der allmächtige Gott. Hello, hello, God Almighty. Ja, hallo, hallo. Did you just process what I said to you? Hast du jetzt soeben realisiert, was ich dir sagte? Yeah, you're God Almighty. Ja, du bist der allmächtige Gott. God Almighty. Gott allmächtig. Do we believe that there's a God Almighty? Glauben wir, dass es einen allmächtigen Gott gibt? Can there be a God Almighty? Kann es da einen allmächtigen Gott geben? If we don't understand that there's a God Almighty, wenn wir das nicht verstehen, dass es einen allmächtigen Gott gibt, thinking about people rising from the dead is very strange to us. Dann wird das Denken an Leute, die von den Toten auferweckt werden, sehr, sehr seltsam für uns klingen. Jesus rose from the dead. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Many people can't process this. Und viele Leute können das nicht durchdenken. Just like the disciples could not process it. So wie es auch die Jünger nicht konnten. It's not every day that somebody rises from the dead. Es passiert ja nicht jeden Tag, dass jemand von den Toten aufersteht. They had seen Jairus's daughter rise from the dead. Sie sahen, wie die Tochter von Jairus auferweckt wurde. They had seen Lazarus rise from the dead. Sie sahen auch, wie der Lazarus von den Toten auferweckt wurde. But they could not process the Lord himself being crucified. Aber sie konnten sich das einfach nicht vorstellen, dass der Herr selbst gekreuzigt werden würde. Himself. Er selbst. I mean, Lord, you can raise people from the dead. Ja, Herr, ich meine, du kannst die Toten auferwecken. Watch this, guys. Schaut euch Folgendes, hört einmal zu, Jungs. Come on with me. Kommt mit mir mit. Takes three of them inside. Er nimmt dann drei vom inneren Kreis. Here's all these people crying. Da sind all diese Leute, die weinen. Peter, James, come on. Petrus, Jakobus, kommt, Johannes. Why is everybody crying for? Warum weint hier jeder? The girl's not dead. Das Mädchen ist nicht tot. She's asleep. Sie schläft nur. Could you imagine what these guys were thinking? Man, könnt ihr euch vorstellen, was die damals gedacht haben? Peter's probably next to John thinking, oh man, oh man. Der Petrus steht vielleicht neben dem Johannes und denkt sich, oh she's Mann, dead. Die ist tot. You want to tell him? I want to tell him. Soll ich ihm sagen? Sagst du ihm? Lord, Herr, she's dead. Sie ist tot. What's all the commotion here? Was ist los hier? Warum Why is everybody Aufruhr? Crying and screaming here? Warum weint hier jeder und schreit hier jeder? She's not dead. Sie ist nicht tot. She sleeps. Sie schläft. And they were angry. Und sie waren wütend He darüber. Took his disciples, went in. Er nahm dann seine Jünger mit sich und ging hinein. Went to the girl. Er ging zu diesem Mädchen said, hin. Talitha kum. Und sagte zu ihr, Talitha kum. Awake, little girl. Wache auf, kleines Mädchen. And the little 12-year-old girl arose. Und dieses kleine 12-jährige Mädchen stand auf. Took her by the hand and said to the parents, "Feed her, she's hungry." Er nahm sie bei der Hand, geleitete sie zu ihren Eltern und sagte, "Gebt ihr zu essen, sie ist hungrig." Why do we think these things are so impossible? Warum glauben wir, dass diese Dinge so unmöglich sind? Do you know that every single one of us is going to rise from the dead? Wisst ihr, dass jeder einzelne von uns einmal von den Toten auferweckt werden wird? Every single human being that ever walked or was born in this world is going to rise from the dead. Jedes menschliche Lebewesen hier auf dieser Erde, das einmal auf dieser Erde gelebt hat, wird von den Toten auferweckt werden. The Lord said that in John chapter 5 verse 28. Der Herr hat das gesagt in Johannes 5, 28. Every single one of us is going to have that experience. Jeder einzelne von uns wird diese Erfahrung machen. Can we process these things? Können wir das durchdenken? God Almighty, der allmächtige Gott. Can there be a God Almighty? Kann es einen allmächtigen Gott geben? No, there cannot be a God Almighty. Nein, einen allmächtigen Gott kann es nicht geben. Where did he come from? Wo soll denn der sonst herkommen? What a ridiculous notion. Was für ein ganz lächerliches Sache. Of a God Almighty. Eines allmächtigen Gottes. Well, let's go to Romans chapter 1. Nun gehen wir zu Römer 1. The Apostle Paul argues the point. Der Apostel Paulus bringt das Argument ganz klar hervor. The reality of God, the Creator, that is suppressed in the hearts of men. Diese Realität des göttlichen Schöpfers, das in den Herzen der Menschen bezeugt wird. Look at the universe. Schaut euch das Universum an. Where is the end of it? Wo ist das Ende zu sehen? Think of our solar system. Denkt einmal an unser Solarsystem. Just think of a little grain, a pepper grain in your, you know, a grain of salt in your hand. Denkt einmal kurz daran, wie groß ein kleines Korn von Salz ist. Salz. In the palm of your hand, there's a grain of salt. Ihr habt da in eurer Hand jetzt ein wenig Salz liegen. That's Salzkorn. Our solar system. Das ist unser Sonnensystem. Now, compare that little grain of salt to this room. Nun, dieses kleine Salzkorn hier, vergleicht das einmal mit diesem Raum hier. So, where does the universe end? Also, wo hört da das Universum auf? That's so simple. Ja, das ist so einfach. There's a blue wall out there and it ends. Da gibt's eine blaue Wand dort und dort hört es eben auf. Everybody knows that. Jeder weiß das. What's on the other side of the wall? Was ist denn auf der anderen Seite dieser Nothing. Wand? Nichts. Just keeps going. Das ist einfach nichts dort. Now think of that little grain of salt. Denkt an dieses kleine Salzkorn. That's our solar system. Das ist unser Sonnensystem. But let's make it our galaxy. Machen wir es mal zu unserer Galaxie. And then put it in and place it in perspective to this room. Und dann bringt das einmal in Bezug auf diesen Raum hier. And then put that grain of salt in perspective to all of Vienna. Und dann bringt dieses kleine Salzkorn einmal in Bezug zu ganz Wien. And then all of Austria. Und dann zu ganz Österreich. Where does the solar system end? Wo hört das Sonnensystem auf? On a wall? Mit einer Wand hört das auf? This solar system speaks. Und dieses Sonnensystem spricht. Of the eternity of God. Spricht von der Ewigkeit Gottes. The infiniteness of God. Von dieser Unendlichkeit Gottes. Almighty God. Vom allmächtigen Gott. If you're having trouble with processing the idea of Almighty God, wenn es euch schwerfällt, diese Vorstellung des allmächtigen Gottes durchzudenken, as a fairy tale, oder wenn ihr denkt, das ist ein Märchen, first try to process the universe as without end. Dann stellt euch zunächst einmal nur vor, das Universum ohne Ende. Where does it go? Wohin geht das? Like, where did this thing come from? Also, woher kommt das? It's so far beyond human understanding. Das ist so weit jedes menschlichen Verstehens. That it just keeps going. Dass das einfach nur weitergeht. And going. And going. Und noch weiter. And going. Noch weiter. And going. Und weiter. And going. Und weiter. It just blows the mind. Ich meine, das macht dich einfach verrückt. And Abraham, God comes to Abraham and says, I am God Almighty. Und Gott kommt vor Abraham und sagt zu ihm, ich bin der allmächtige Gott. But it wasn't processed. Aber er dachte das nicht durch. The apostles did not process these thoughts. Und die Apostel dachten diese Gedanken nicht durch. They heard them, but they were not chewing on them. Sie hörten diese, aber sie verdauten sie nicht richtig. It's the same thing with us. Und das ist dasselbe bei uns. The Lord said, marvel not. Er hat gesagt, wundert euch nicht. Because the day is coming. Weil dieser Tag wird kommen. When those who are in the grave, wo diejenigen, die im Grab liegen, are going to hear the voice of the Son of Man. Die Stimme des Menschensohns hören werden. And they are going to rise. Und sie werden auferstehen. And some to righteousness. Und manche zur Gerechtigkeit. Eternal life. Und zu einem ewigen Leben. And others to judgment. Und andere für das Gericht. But everybody's going to rise. Aber jeder wird auferstehen. Now it's interesting. I want you to turn to Acts chapter 17 with me. Nun, es ist interessant. Ich möchte, dass ihr mit mir zur Apostelgeschichte 17 blättert. Paul the Apostle is preaching in Athens. Der Apostel Paulus predigt hier in Athen. On Mars Hill. und zwar auf dem Maushügel. And I want to read this little sermon for you. Ich möchte euch diese kleine Predigt hier vorlesen. I want you to see how the apostle is thinking in terms of God. Ich möchte, dass ihr seht, wie der Apostel dachte in Bezug auf Gott. And he says in verse 22. Er sagt in Vers 22 folgendes. Paul stood in the midst of the Areopagus and said. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach. Men of Athens. Männer von Athen. I observe that you are a very religious or you are very religious in all respects. Ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. For while I was passing through and examining the objects of your worship, denn als ich umherging und eure Heiligtümer betrachtete, I also found an altar with this inscription. Fand ich auch einen Altar, an dem die Aufschrift war, to the unknown God. Einem unbekannten Gott. What therefore you worship in ignorance, this I proclaim to you. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch. The God who made the world. Der Gott, der die Welt gemacht hat. And all things in it. Und alles, was darin ist. Since he is Lord of heaven and earth. Er, der Herr des Himmels und der Erde ist. Does not dwell in temples made with hands. Wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Neither is he served by human hands. Auch wird ihm nicht von Menschenhänden gedient. As though he needed anything. Als wenn er noch etwas nötig hätte. Since he himself gives to all life and breath and all things. Da er selbst allem Leben und Odem und alles gibt. And he made from one every nation of mankind to live on all the face of the earth. Und er hat aus einem jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Having determined their appointed times and the boundaries of their habitation. Wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Now watch. Schaut euch das nun an. That they seek God, dass sie Gott suchen. If perhaps they might grope for him and find him. Ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten. Though he is not far from each of us. Obwohl er ja nicht fern ist von jedem von uns. Can we process that right now? Dann können wir das einmal durchdenken jetzt. He is not far from each one of us. Er ist nicht fern von jedem einzelnen von uns. The God of the universe. Dieser Gott des Universums. For in him we live and move and exist. Denn in ihm leben und weben und sind wir. As even some of your own poets have said. Wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. For we also are his offspring. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Being then the offspring of God. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone. Sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein gleich an image formed by the art and thought of man. Einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. And here it comes. Und nun kommt's. Therefore, having overlooked the times of ignorance, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, God is now declaring to men that all everywhere should repent. Gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. That word repentance, to change the mind. Dieses Wort Buße, nämlich Gesinnungswandel, that means to experience a paradigm shift. Bedeutet, einen Paradigmenwechsel vorzuziehen. That's exactly what the word repentance means. Das ist genau die Bedeutung dieses Wortes Buße tun. It's a paradigm shift. Es wird der Bezugsrahmen geändert. It's a shift from one mental reality to another one. Das ist dieses Hinausgehen aus einer Realität hinein in eine andere. The apostles, they were not processing the thoughts. Diese Apostel dachten diese Gedanken nicht bis zu Ende. They were stuck in a paradigm. Sie verharrten da in diesem Paradigma. He will come and he will destroy the Romans. Der wird kommen und er wird die Römer zerstören. We will rule. Und wir werden herrschen. With the Messiah. Mit dem Messias. In his kingdom. In seinem Königreich. Yeah. Ja. And the Lord said, I'm going to be crucified. Und der Herr sagte, ich werde gekreuzigt werden. Very nice. It will be a lovely experience. Ja, das wird eine ganz wunderbare Erfahrung. You're werden. Not processing what I'm saying. Ihr denkt nicht mit bei dem, was ich sage. Why? They needed to have a paradigm shift. Warum? Weil es bedurfte für sie eines Paradigmenwechsels. A shift from one mindset to another. Nämlich dieser Wechsel von einer Gesinnungshaltung zu einer anderen. And they were receiving all these thoughts in an old mindset. Und sie empfingen alle diese Gedanken in ihren alten Gesinnungen. And the Lord is, and Paul is saying here, und der Paulus sagt hier, God put up with ignorance. Gott hat nun diese Zeit der Unwissenheit hinter sich gelassen. But now it's over. Jetzt ist das vorbei. He wants men everywhere to repent. Er möchte, dass jeder Mensch jetzt Buße tut. To take on a new mindset. Eine neue Gesinnung annimmt. That he is creator. Nämlich, dass da er der Schöpfer da ist. And look what he says. Schaut, wie es dann weiter heißt. Because he has fixed a day, weil er einen Tag bestimmt hat, in which he will judge the world in righteousness. Vers 31. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. How many people here got married? Wie viele hier sind verheiratet? And you fixed the day. Und ihr habt da einen Tag bestimmt. Some people didn't. They just, you know, went out and got married. But also manche taten das nicht, die fragen sich, wann heiratet ich. Aber die meisten haben einen Tag bestimmt. It's a fixed day. Das war ein ganz bestimmter Tag. God has fixed a day in the eternal calendar. Gott hat einen Tag bestimmt im ewigen Kalender, where he's going to judge the world in righteousness, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit, through a man, durch einen Mann, whom he has appointed, den er dazu bestimmt hat. Watch this. Und schaut euch das nun an. Having furnished proof to all men, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, by raising him from the dead, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Now wait a minute here. Moment mal. What do you mean he's given proof to all men? Was heißt du? Was bedeutet das? Er hat das für jeden Beweis gegeben. I wasn't there when he raised from the dead. Ich war nicht dabei, als er von den Toten auferweckt wurde. You're just telling me this. Also, du erzählst mir das jetzt nur. I didn't witness it. Ich war da nicht Zeuge davon. How can he say he furnished proof for all men? Wie kann er das sagen, dass er den Beweis gegeben hat für alle Menschen? By raising him from the dead, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. When I wasn't there. Wenn ich ja nicht dabei war. What do you think of that? Was denkst du jetzt darüber? I wasn't there. Ich war nicht dabei. I'm alive today, 2000 years later. Ich lebe heute, 2000 Jahre nach dieser Sache. So there's no proof. Also es gibt keinen Beweis. Because I wasn't there. Weil ich war nicht dabei. You know what I think he's saying? Wisst ihr, was ich glaube, was er hier sagt? I thought about this verse over and over. Ich habe immer wieder über diesen Vers nachgedacht. Because I wasn't there either. Weil ich war ja auch nicht dabei. You know what I think he's saying? Wisst ihr, was ich glaube, was er sagt? It's not an issue of that you were not there. Es geht nicht darum, ob du da dabei warst. The issue is that he is here. Sondern es geht darum, dass er da ist. Because he is risen. Weil er auferstanden ist. I think this is the point here. Ich glaube, darum geht's hier. He is risen. Er ist auferstanden. God has raised him from the dead. Gott hat ihn von den Toten auferweckt. And in 1 Corinthians 15, he is a life-breathing spirit. Und in 1. Korinther 15 lesen wir von ihm als lebensspendenden Geist. And the essence of the Christian life is to meet him. Und das Wesentliche am christlichen Leben ist es, ihn kennenzulernen. It's a miracle by Almighty God. Es ist ein Wunder vom allmächtigen Gott. The apostles all met the risen Christ. Die Apostel trafen alle diesen auferweckten Christus. In his glorified body. In seinem verherrlichten Leib. But we have met him in the spirit. Aber wir haben ihn im Geist kennengelernt. By a miracle of God. Durch ein Wunder Gottes. This is the essence of Christianity. Und das ist im Zentrum des christlichen Lebens. Philippians 3:10. Philipper 3:10. That I might know him. Dass ich ihn kennenlerne. To know him. Ihn kennenlernen. And I think to let this reality of the risen Lord be processed in our minds. Und ich glaube, eben diese Realität des auferweckten Herrn in unseren Gedanken Realität werden zu lassen. So that the Holy Spirit never says to us. So dass der Heilige Geist niemals zu uns sagt. Why do you seek the living among the dead? Warum sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Who's that, Lord? Wer ist das, Herr? It's me. Ich bin's. Why do you seek me among the dead? Warum sucht ihr mich unter den Toten? I'm not seeking you among the dead. Ich such dich nicht unter den Toten. The way you're reading your Bible, you sure are. Aber sicherlich, so wie du deine Bibel liest, schon. The way you live your Christian life, you sure are. So wie du dein christliches Leben lebst, tust du das. Hebrews 9:14 and 15. Hebräer 9:14 und 15. That the Lord has cleansed us from has cleansed our conscience from dead works. Dass der Herr unser Gewissen von den toten Werken gereinigt hat. To serve a living God. Einen lebendigen Gott zu dienen. And oftentimes because we don't process these thoughts. Und sehr oft, weil wir diese Gedanken nicht durchdenken. We don't meditate on them. Weil wir nicht darüber nachsinnen. Wait a minute. Look at the universe. Moment mal, schau auf das Universum. Where does it end? Wo hört das auf? God is almighty. Gott ist allmächtig. If God is almighty, he can work all things to the good. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er alle Dinge zum Guten zusammenwirken lassen. He's a big God. Er ist ein riesiger Gott. He knows the end from the beginning. Er kennt das Ende schon vom Anfang her. Revelations 1:8. Offenbarung 1:8. So he knew my situation. Also er wusste ja von meiner Situation von Anfang an. Process this stuff. Aber das habe ich nicht durchgedacht. I gotta think these realities. Ich muss in diesen Realitäten denken. And when we think these things through, und wenn wir das durchdenken, that we walk with a living Christ. Dass wir mit einem lebendigen Christus gehen. This is not a religious notion. Das ist nicht ein religiöser Begriff. Our Lord is risen. He's risen. Yeah. Oh, I'm tired. Ich bin but he's risen. Aber er ist auferstanden. Er ist auferstanden. No process. Nein, kein Prozess. No process. Denken. Kein Denkprozess. Look, you guys, I'm going to be crucified. Schaut mal, Männer, ich werde gekreuzigt werden. Yeah, have a nice day, Lord. Ja, schönen Tag noch, Herr. Send us a postcard. Ja, schick uns eine Ansichtskarte. Don't work too hard. Und arbeite nicht zu schwer. You guys are not processing what I'm saying. Leute, ihr denkt das nicht durch, was ich gesagt habe. Oh, we got it. You're going to be crucified. It's going to be fun, Lord. Don't worry about it. Yeah, it'll schon, be a good time. Wir haben das schon durchgedacht. Du wirst gekreuzigt werden. Same thing with us. He's risen. Dasselbe bei uns. I understand, Pastor. Yeah. Pastor. He's alive. Er lebt. He's in our midst. Er ist inmitten unter uns. I understand that. Das verstehe ich. Where two or three are gathered, he's there. Also wo zwei oder drei versammelt sind, da ist er mittendrin. Pastor, you're getting all worked up here. Pastor, du hast jetzt. You're getting worked up. Du hast das nicht. You're getting worked up. You're getting excited. Also, Pastor, du wirst jetzt etwas aufgeregt. Yeah, we understand what you're saying. You know, wir verstehen schon, was du sagst. Have a nice lunch, Pastor. Pastor, schönes Mittagessen. Christ noch, is in the midst. We know. Yeah. Christus ist in unserer Mitte. Ja, it's wir not wissen das. Being processed. Aber das wird nicht durchgedacht. And God wants us to process these realities. Gott möchte, dass wir diese Realitäten durchdenken. Where two or three are gathered in my name, I am in the midst. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Hello, Lord. Hallo, Herr. Are you here today? Bist du heute da? Are you speaking to us? Sprichst du zu uns? Lord. Herr. Are we your body? Sind wir dein Leib? You are the head. Und du bist das Haupt. We are the temple of the holy God. Wir sind der Tempel des Heiligen Gottes. One day trumpets will sound. Eines Tages werden die Trompeten erklingen. And this flesh, und dieses Fleisch, that is mortal, das sterblich ist, will take on immortality, wird die Unsterblichkeit anziehen. Would you help us to process these thoughts? Hilfst du uns dabei, diese Gedanken durchzudenken? And I'll close with this verse. Und ich schließe nun mit folgendem Vers ab. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. After he speaks all about the resurrection, nachdem er von der ganzen Auferstehung erzählt, the whole chapter 15, das ganze Kapitel 15 ist das hier, he ends it with this verse. Schließt er mit folgendem Vers ab. Therefore, my beloved brethren, daher, meine geliebten Brüder, now that I've told you all about the resurrection, jetzt, wo ich euch alles erzählt habe über die Auferstehung, therefore, jetzt, be steadfast. Seid fest. You know what it means, steadfast? Wisst ihr, was das bedeutet, festzustehen? It means to be settled in your mind about what you believe. Es bedeutet, in deiner Gesinnung ganz fest zu sein, was du glaubst. Be settled. Also da in deiner Gesinnung gefestigt zu sein. Process what you know. Denke das durch, was du weißt. Think it through. Denke es durch. Look at the cemeteries. Schau dir die Friedhöfe an. We are going to die. Wir werden einmal sterben. We are not going to live forever. Wir werden nicht ewig leben. No matter what the television says. Ganz gleich, was im Fernsehen gesagt wird. We are all going to die. The generation will pass. Wir werden alle mal sterben und diese Generation wird vergehen. It will go by like a vapor. Wird vorbeigehen wie ein Hauch. And then we will be before the Lord. Und dann werden wir vor dem Herrn stehen. Forever and ever and ever. Für alle Ewigkeit. Be settled in your mind. Sei in deiner Gesinnung gefestigt. Take a notebook to church. Nimm dir einen Notizblock mit in die Gemeinde. Write in your Bible. Schreib hinein in deine Bibel. Like I do in mine until I can't read the pages anymore. So wie ich es tue in meine Bibel und ich kann dann nicht einmal mehr lesen, was da drin steht. Process it. Denk das durch. Be settled. Sei gefestigt. Number two, immovable. Das zweite ist dann unerschütterlich. That means this. Das bedeutet Folgendes. Once you're settled, wenn du mal gefestigt bist, walk in what you believe. Dann gehe in dem, was du glaubst. Don't let anyone move you away from what you've been settled in. Lass es nicht zu, dass dich jemand davon abbringt, worin du gefestigt bist. The people who walk by sight. Leute, die der Sicht nachgehen. Naturally minded people. Natürlich gesinnte Menschen. Oh, you believe in this and this, that's ridiculous. Ich meine, du glaubst an das und das, nein, das ist lächerlich. It's nonsense. Es ist Unsinn. You saw two men at the grave, nonsense. Du hast da zwei Männer gesehen im Grab, das ist Unsinn. We saw them. Aber wir haben sie gesehen. Nonsense. Quiet down, nonsense. Das ist Unsinn, hört auf damit. No, be immovable. Nein, seid darin unerschütterlich. I have met the Savior. Ich habe den Retter kennengelernt. I know Christ. Ich kenne Christus. I met him 28 years ago. Ich habe ihn vor 28 Jahren getroffen. So did most of us here. Und so haben es die meisten we hier walk with gemacht. Christ. Wir gehen mit Christus. We saw the change. Wir haben diesen Wandel erlebt. He breathed on us life. Er hat uns angehaucht mit diesem Leben. We experienced it. Wir haben das erfahren. Romans 8:11. Römer 8:11. The same Spirit that raised Jesus from the dead. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Is inside of you. Ist doch in dir drinnen. And will quicken your physical body. Und er wird deinen physischen Leib erfrischen. Because it dwells in you. Weil er in dir wohnt. Yeah, Pastor, thanks. Ja, Pastor, danke. I like that verse. Den Vers, den mag ich. Process it. Durchdenken. Meditate on it. Darüber nachdenken. Let these realities settle in. Lass diese Realitäten in euch Einzug halten. And we'll close with this. Und wir schließen mit dem ab. Always abounding in the work of the Lord. Alle Zeit überreich in dem Werk Isn't des Herrn. Isn't that great? Last night we saw the musical. Ist das nicht großartig? Gestern Abend sahen wir das Musical. All these people abounding in the work of the Lord. Ich habe mir gedacht, alle diese Leute, wie sie in dem Werk des Herrn überreich sind, in their talents, in their gifts, mit ihren Talenten und Gaben, in their efforts, mit ihren Anstrengungen. I thought, this glorifies Jesus Christ. Ich habe mir gedacht, das verherrlicht Jesus Christus. The people who are moving chairs and the buffet and everything sweeping. Die Leute, die da die Sessel wegräumen oder das Buffet vorbereiten oder those putzen upstairs oder who were praying, die, die oben beteten. Always abound in the work of the Lord. Alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn. And here's our closing statement. Und das ist unsere Abschlussbemerkung. Knowing that your toil, da ihr wisst, that word toil is exhaustive labor, dass eure Mühe, und da ist dieses Wort Mühe, das heißt eben eine überreiche Anstrengung oder eine große Anstrengung, is not in vain in the Lord. Im Herrn nicht vergeblich ist. Do you know why? Wisst ihr warum? Because he's risen. Weil er auferstanden ist. He's alive. Weil er lebt. And he lives right now. Und er lebt jetzt. And he's very conscious of all of us. Und er ist sich jedes Einzelnen hier sehr bewusst. Hebrews 4:13. Hebräer 4:13. Everything lies naked before him. Alles liegt bloß vor dem Herrn. These truths are so high. Diese Wahrheiten sind so hoch. That if we don't purpose to process them. Dass wenn wir das nicht beabsichtigen, sie durchzudenken, they will never affect our life. Werden sie niemals Auswirkungen auf unser Leben haben. And then when we get to heaven, und dann, wenn wir zum Himmel kommen werden, we will be shocked. Werden wir schockiert sein. Oh, it was real. Es war wirklich wahr. Of course it was. Na klar, was war. Of course it was. Na klar. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, we thank you this morning. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen. For all these realities. Für alle diese Realitäten. For being so patient with us. Dass du mit uns so geduldig warst. When we don't process things. Wenn wir die Dinge nicht durchgedacht haben. Thank you for coming after us. Danke, dass du uns nachgehst. Like you came after Peter. So wie du es beim Petrus gemacht hast. Throw the net on the other side. Wirf das Netz auf die andere Seite. Thank you for always coming for us. Danke, dass du immer uns nachgehst. And Lord, maybe there's somebody here this morning. Und Herr, vielleicht ist heute jemand da. If you died this morning, today, wenn du heute stirbst, on the way home, zum Beispiel beim Nachhauseweg, a car accident, durch einen Autounfall, a heart attack, oder Herzinfarkt, where would you go? Wohin kommst du dann? Would you go to be with God? Wirst du bei Gott sein? This is the gospel. Das ist das Evangelium. Jesus came to earth. Jesus kam auf die Erde. Died on a cross. Er starb an diesem Kreuz. And shed his blood. Und vergoss sein Blut. As the Lamb of God. Als das Lamm Gottes. To take away the sins of the world. Um die Sünden der Welt hinwegzunehmen. He was buried. Er wurde begraben. And he rose again on the third day. Und wurde am dritten Tag wieder auferweckt. Was seen by over 500 people at one time. Wurde von über 500 Leuten gleichzeitig gesehen. All the apostles saw him. Alle Apostel sahen ihn. Many of us in this room have met him. Viele in diesem Raum haben ihn getroffen. In the Spirit. Im Geist. He has touched our lives. Er hat unser Leben berührt. And he wants to touch your life this morning. Und er möchte auch dein Leben heute berühren. Pray with me. Bete mit mir. Say Jesus. Sage Jesus. Come into my life. Komm in mein Leben hinein. Forgive my sin. Vergib mir meine Sünden. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. Do a miracle this morning. Mach heute ein Wunder. I'm trying to process these thoughts. Ich versuche diese Gedanken durchzudenken. Help me. Hilf mir. Touch my life. Berühre mein Leben. Forgive me. Vergib mir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Thank you, Lord. Danke, Herr.